Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, den 9. Februar 1779. Ich bin doch gar sehr begierig, was du nun zu den Künstlern sagen wirst, wenn du sie wieder zu Gesichte bekommst. Der ganz veränderte Anfang gibt dem Gedichte gegen seine vorige Gestalt ein ganz unkenntliches Ansehen, doch sehr zu seinem Vorteil. Ich habe nun die Hauptidee des Ganzen, die Verhüllung der Wahrheit und Sittlichkeit in die Schönheit, zur herrschenden und im eigentlichen Verstande zur Einheit gemacht. Es ist eine Allegorie, die ganz hindurchgeht, mit nur veränderter Ansicht, die ich dem Leser von allen Seiten ins Gesicht spielen lasse. Ich eröffne das Gedicht mit einer 12 Verse langen Vorstellung des Menschen in seiner jetzigen Vollkommenheit. Dies gab mir Gelegenheit zu einer guten Schilderung dieses Jahrhunderts von seiner besseren Seite. Von da mache ich den Übergang zu der Kunst, die seine Wiege war, und der Hauptgedanke des Gedichts wird flüchtig antizipiert und hingeworfen. Die Einführung der zweiten historischen Epoche, der Wiederauflebung der Künste nämlich, behauptet ihren vorigen Platz und gewiss mit Recht. Ich habe diese ganze Stelle aber weit besser angefangen, mehr erweitert und durchaus verbessert. Nun folgt aber ein ganz neues Glied, wozu mir eine Unterredung mit Wieland Anlass gegeben hatte und welches dem Ganzen eine schöne Rundung gibt. Wieland nämlich empfand es sehr unhold, dass die Kunst nach dieser bisherigen Vorstellung doch nur die Dienerin einer höheren Kultur sei, dass also der Herbst immer weiter gerückt sei als der Lenz, und er ist sehr weit von dieser Demut entfernt. Alles, was wissenschaftliche Kultur in sich begreift, stellt er tief unter die Kunst und behauptet vielmehr, dass jene dieser diene. Wenn ein wissenschaftliches Ganze über ein Ganzes der Kunst sich erhebe, so sei es nur in dem Falle, wenn es selbst ein Kunstwerk werde. Es ist sehr vieles an dieser Vorstellung wahr und für mein Gedicht vollends wahr genug. Zugleich schien diese Idee schon in meinem Gedichte unentwickelt zu liegen und nur der Heraushebung noch zu bedürfen. Dieses ist nun geschehen, nachdem also der Gedanke philosophisch und historisch ausgeführt ist, dass die Kunst die wissenschaftliche und sittliche Kultur vorbereitet habe, so wird nun gesagt, dass diese letztere noch nicht das Ziel selbst sei, sondern nur eine zweite Stufe zu demselben, obgleich der Forscher und Denker sich vorschnell schon in den Besitz der Krone gesetzt und dem Künstler den Platz unter sich angewiesen. Dann erst sei die Vollendung des Menschen da, wenn sich wissenschaftliche und sittliche Kultur wieder in die Schönheit auflöse. Der Schätze, die des Denkers Fleiß gehäufet, wird er im Arm der Schönheit erst sich freuen, wenn seine Wissenschaft der Dichtung zugereifet, zum Kunstwerk wird geadelt sein. Diese Vorstellung führe ich nun auch wieder auf meine Allegorie zurück und lasse die Kunst an diesem Ziele, sich dem Menschen in verklärter Gestalt zu erkennen, zu geben. Das Ende von der Menschheit wurde und sofort an ist ganz geblieben, wie es war. Aber ich will dich diese Entdeckungen in dem Gedichte selbst machen lassen. Auch einige deiner Anmerkungen habe ich benutzt, wie du zu deiner Befriedigung finden wirst. Das Gedicht ist weit größer geworden, aber ich glaube mit dir, dass es dadurch doch an Kürze gewonnen hat. Es sind auch sonst noch und an Orten, wo du es gar nicht vermuten magst, ganze oder halbe Strophen hineingekommen, die meine Hauptidee sehr glücklich ausbilden und unter die vorzüglichsten in der Ausführung gehören. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Eroberung in dem preußischen Gesandten. Sie ist dir in deiner Geisteswüste sehr zu gönnen. Ich wünschte, diese Bekanntschaft mit dir zu teilen. Mache ihn nur bald wieder gesund. Deine Übersetzung von Gibbon erwarte ich mit Schmerzen, gern sähe ich sie in dem nächsten Merkurstück, das wir doch in diesem Hefte Nachbarn würden. Auch die frühere Erscheinung dieses Stückes wird davon abhängen, dass du diesen Beitrag einsendest. Meine niederländische Geschichte soll in dem Göttinger Journal oder Zeitung sehr vorteilhaft rezensiert sein. In meinem nächsten Briefe erzähle ich dir eine Unterredung, die ich mit Wieland über die Künstler gehabt habe und die uns einen interessanten Stoff geben wird, uns unsere Gedanken zu kommunizieren. Er lässt mir eben sagen, dass er heute zu mir kommen wolle. Da wird denn noch weiter davon gesprochen. Lebe wohl, grüße Minna und Dorchen, dein Schiller.